war der Vertreter der Terrororganisation IS in Deutschland und galt als führende Autorität. Zu diesem Schluss sind die Richter in Celle gekommen. Der Prediger habe Anhänger dazu animiert, sich dem IS anzuschließen und nach Syrien auszureisen oder Anschläge in Deutschland zu verüben. Das habe er nicht in seinen Predigten im deutschsprachigen Islamkreis in Hildesheim getan, sondern am Rande, in kleineren Kreisen, so der Vorsitzende Richter Rosenow. Drei Mitangeklagte Abu Wallas wurden zu 8, 6,5 und 4 Jahren Haft verurteilt. Die Männer kannten sich und haben in Einzelfällen auch zusammengearbeitet, so Rosenow. Allerdings, ein organisiertes IS-Netzwerk bildeten die Angeklagten nach Ansicht des Gerichts nicht. Der Prozess sei mit seinen 245 Verhandlungstagen und hohen Sicherheitsvorkehrungen sehr komplex und besonders gewesen, sagte Richter Rosenow. Zudem seien im Laufe der Zeit immer neue Erkenntnisse und immer mehr Zeugen hinzugekommen. Mehr als 120 Zeugen wurden während der Verhandlungen angehört, unter ihnen IS-Rückkehrer und Ermittler. Aus Celle Torben Hildebrandt. Berlin. Bundesgesundheitsminister Spahn stellt sich zur Stunde im Bundestag in einer Fragestunde den Abgeordneten. Der CDU-Politiker steht wegen verschobener Corona-Schnelltests und wegen des schleppenden Impfstarts in der Kritik. Der Druck auf Jens Spahn wächst und der CDU-Politiker weiß genau, die Antworten, die er in der Bundestagsbefragung liefert, sind entscheidend für die weitere Beurteilung seiner Arbeit als Gesundheitsminister. Etwas Ruhe in die aufgeheizte Debatte könnte die Zulassung von 3 sogenannten Corona-Laientests bringen. Sie sollen in den kommenden Tagen zum Beispiel auch in Supermärkten oder Drogerien gekauft werden können. Die Proben werden von jedem selbst im vorderen Nasenbereich entnommen. Ist dieser positiv, sollte man das Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigen lassen und sich so lange in Quarantäne begeben, bis dieses Ergebnis vorliegt. Dazu kommen immer mehr Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden, zum Beispiel bei Besuchen in Altenheimen oder Kliniken. Die schnelle Verfügbarkeit dieser Tests wird für die kommenden Bund-Länder-Beratungen über mögliche Lockerungen der Corona-Auflagen eine zentrale Rolle spielen. Wesentliche Schritte einer Öffnungsstrategie müssten an breite Testungen gebunden werden, lautet die klare Ansage aus den Bundesländern. Aus Berlin, Volker Schaffranke. Berlin. Der Zustand des deutschen Waldes hat sich im vergangenen Jahr weiter verschlechtert. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den Landwirtschaftsministerin Klöckner heute vorgestellt hat. Danach sind 2020 so viele Bäume abgestorben wie noch nie seit Mitte der 1980er Jahre, seit die Daten erhoben werden. Dafür verantwortlich seien vor allem Dürre, Stürme und Schädlinge gewesen, so Klöckner. Unter den Laubbäumen waren vor allem Buchen betroffen, bei den Nadelbäumen waren es die Fichten. Monster. Niedersachsens Umweltminister Lies will am Nachmittag ein Abkommen mit dem Heidekreis zum Sanieren des Detlinger Teiches unterzeichnen. Das Land hatte im vergangenen Jahr für Vorarbeiten bereits 6,6 Millionen Euro zugesagt. Das Sanieren könnte Jahre dauern und mehr als 50 Millionen Euro kosten, hieß es. In dem Teich bei Munster waren während des Zweiten Weltkriegs Sprengstoffe und chemische Kampfstoffe versenkt worden. Nach dem Krieg war er zugeschüttet worden. Tausende Granaten wurden bereits aus dem Boden geholt. Braunschweig. Erneut hat ein anonymer Spender mit viel Geld soziale Hilfsaktionen in der Region unterstützt. 100.000 Euro hat der Unbekannte dem Paritätischen Braunschweig bereitgestellt, um Projekten zum Thema häusliche Gewalt zu helfen. Das berichtet die Braunschweiger Zeitung. Wie schon mehrmals zuvor habe der Spender das Geld der Redaktion mit einem Begleitschreiben zukommen lassen. In den vergangenen Jahren hatte der Unbekannte immer wieder hohe Geldsummen für wohltätige Zwecke in der Region Braunschweig gespendet. Die Zeit ist es 13.05 Uhr. Das war aktuell Redaktion Sven-Olaf Klemm. Das Wetter für uns in Niedersachsen. In Frieden an der Leine, am Dorfladen sonnig 17 Grad und Geversdorf im Land Hadeln am Hafen bewölkt 17 Grad. Heute Nachmittag viel Sonnenschein zur Nordsee und zur Elbe hin, noch ein paar Wölkchen. Es bleibt aber trotzdem trocken bei Temperaturen, die sehr mild sind. 18 Grad in Stade, 20 Grad in Verden, an der Aller, im Oberharz um 15 Grad und all das Mitte, Ende Februar. Und morgen dann keine Änderung. Es bleibt überwiegend heiter. Im Verlauf des Tages ziehen dann ein paar Wolken auf und zum Abend hin etwas Regen, aber das muss gar nicht sein, es kann auch freundlich bleiben. Temperaturen 11 bis 20 Grad. Freitag ein Wechsel aus dichten Wolken und längeren freundlichen Momenten mit Sonnenschein und blauem Himmel. Temperaturen bei 7 bis 12 Grad. NDR 1 Niedersachsen mit Michael Türnau. So, schönen guten Vormittag. Den haben wir jetzt schon erlebt. Jetzt geht's hinein in den Nachmittag. Was passiert eigentlich, wenn man einen Unfall hat? Also bei uns ist das ja klar, ne? Wir Pkw-Fahrer rufen einen Pannenservice an und dann wird uns hoffentlich geholfen. Was passiert, wenn das einem großen Auto, einem Feuerwehrauto oder einem Sattelschlepper passiert, der im städtischen Auftrag die Kanalisation reinigt? Das ist gleich unser Thema. NDR 1 Niedersachsen. Die Musik meines Lebens. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. A little boy shooting arrows in the blue, and he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me or is it you? Hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, 'cause they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue, little arrows for me and for you. You're falling in love again, falling in love. Little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Little arrows that will hit you once and hit you once again. Little arrows that hit everybody every now and then. Oh, oh, oh, the pain. Some folks run, others hide. There ain't nothing they can do. And some folks put on armor, but the arrows go straight through. So you see, there's no escape. So why not face it and admit that you love those little arrows when they hurt a little bit? Here they come, pouring out of the blue. Little arrows for me and for you. You're falling in love again, falling in love again. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Little arrows that will hit you once and hit you once again. Little arrows that hit everybody every now and then. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Little arrows that will hit you once and hit you once again. Little arrows that hit everybody every now and then. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Musik meines Lebens, Libili und Little Arrows, die kleinen Pfeile, hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, wenn wir selbst eine Panne auf der Autobahn haben oder einen Unfall, dann wissen wir, was wir machen müssen. Polizei, Pannendienst anrufen. Was aber ist, wenn ein Müllwagen, ein städtischer Müllwagen, rückwärts gegen einen Container fährt und dabei der Blinker kaputt geht? Oder stellen wir uns vor, Einsatz der Feuerwehr und plötzlich ist die Drehleiter kaputt. Oder was, wenn die Wasserpumpe in der Kehrmaschine streikt oder der Greifarm am Müllarm? Na, dann müssen wir natürlich auch reparieren. Klar, so ein Fahrzeug der Stadt muss so schnell wie möglich repariert werden. In Hannover ist das alles kein Problem. Dort hat die Abfallwirtschaft ein eigenes riesiges Gelände, auf dem 137 Mitarbeiter täglich an kaputten Stadtautos schrauben. Ja, und das, wenn es sein muss, sogar rund um die Uhr. Dabei übernehmen die Mechaniker oft Routinearbeiten wie Reifen- und Ölwechsel, während die Techniker Schäden an Leuchten und Schläuchen reparieren und die Mechatroniker an Kabelbäumen, Kameras oder defekten Anzeigen im Innenraum basteln. Viermal am Tag bringen vier unterschiedliche Lieferfirmen Ersatzteile. Wenn die noch vor der Frühstückspause bestellt werden, dann kommen die Teile normalerweise schon mittags an und sind am selben Tag noch verbaut, sagt René Gieseking. Aber gerade zum ersten Lockdown war es zum Beispiel sehr schwer, an Ersatzteile zu kommen. Und da musste man sich nach Alternativen umschauen, weil man schon gleich vorher gesagt bekommen hat, dass es mehrere Monate dauern kann. Und so lange kann man natürlich ein Auto nicht stehen lassen. Wie Online-Foren und Oldtimer-Börsen dann oft Retter in der Not werden. Und was Kirsten Krone, die Leiterin der XXL-Werkstatt, schlaflose Nächte bereitet, das zeigt heute Abend die Nordreportage um 17:45 im NDR-Fernsehen. Und das war ein kleiner Vorgeschmack von Anja Westphal. Hier ist NDR 1 Niedersachsen. We'll be right back. NDR 1 Niedersachsen. Die Musik meines Lebens. Nicht hell genug sein. Alle Lichter dieser Welt sollen heute für mich leuchten. Ich werd rausgehen, mich nicht umdrehen. Ich muss weg. Manchmal muss Liebe schnell gehen, mich überfahren, mich überrollen. Manchmal muss das Leben wehtun, nur wenn's wehtut, ist es gut. Rosenstolz, die Musik meines Lebens hier bei NDR 1 Niedersachsen. Zwischendurch der Verkehrsservice, Vorsicht Autofahrer, A7 Hamburg nach Hannover, zwischen Garsdorf und Egesdorf, ein defekter LKW auf der Autobahn. Jetzt ist die Zeit gekommen für Jens Krause und seine kleine Zeitreise. NDR 1 Niedersachsen. Die 60 Sekunden Zeitmaschine. 24. Februar. Warum auch immer sie kam von einem weit entfernten Ort. In jeder urgeschichtlichen Landschaft sind die Wege nicht ungefährlich gewesen. She's more than just a person. Sie ist mehr als nur ein Mensch. Sie ist ein Mensch, der mir erzählt, wie die Gesellschaft in der Bronzezeit war. Heute, vor genau 100 Jahren, im Jahr 1921, entdeckt ein dänischer Bauer im jütländischen Igtved beim Abtragen eines kleinen Hügels das hervorragend konservierte Baumgrab einer jungen Frau. Um 1400 vor Christus muss sie dort gestorben sein, aber sie kam vermutlich aus Südböhmen. Und die mehr als 1000 Kilometer lange Strecke längst durch Europa hat sie zu Fuß wohl sogar mehrfach zurückgelegt. War sie eine Heilerin, Händlerin oder Sonnenpriesterin? Trotz der sensationellen Fülle von Erkenntnissen, die der Fund der Wissenschaft beschert hat, wahrt das Mädchen von Igtved weiter sein größtes Geheimnis. Der Rest ist Geschichte. Martin Luther King.

Mittagszeit im NDR 1 Niedersachsenland. Die Kollegen diskutieren gerade darüber, ob man den Kaffee den schwarz trinkt oder mit Milch oder mit Zucker. Manche machen die Entscheidung ja von den Kalorien abhängig. Hab nachgeguckt, was sie sich da antun mit Zucker im Kaffee. 2 Würfel Zucker haben 19 Kalorien. Fast verschmerzbar, oder? Mittwochnachmittag. NDR 1 Niedersachsen. Verkehrsservice. Hallo Autofahrer und Vorsicht in Bremen, A270 Blumenthal nach Ilpol. Zwischen Bremen-St. Magnus und Bremen-Lesum ein Pannenfahrzeug auf der Fahrbahn. A7 Kassel nach Hannover. Im Dreieck Drammetal können Sie nicht abbiegen auf die Autobahn 38 nach Halle. Autobahn 28 leer nach Bremen. Zwischen Oldenburg-Wechleu und Eversen 3 Kilometer Stau. In Göttingen B27, B3 Wiener-Landstraße, zwischen Nikolausberger Weg und Güterbahnhofstraße ein Wasserrohrbruch. Dort ist beidseitig voll gesperrt. Und in Cuxhaven können Sie bis 16 Uhr die Polizei nicht erreichen, ebenso nicht in Geestland und Langen über die Amtsleitung. Im Bedarfsfall wählen Sie bitte die 110 oder die 112. Gute Fahrt, wo es geht, jetzt um 13.32 Uhr. NDR 1. Wir in Niedersachsen. Aus dem Studio Hannover mit Martina Witt. Guten Tag. Er gilt als Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat und ist unter dem Namen Abu Wallah bekannt. Heute hat das Oberlandesgericht Celle den Hildesheimer Prediger zu 10,5 Jahren Haft verurteilt, wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Außerdem hat er nach Ansicht des Gerichts Beihilfe dazu geleistet, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorzubereiten, und er hat Terrorismus finanziert. Gemeinsam mit 3 Mitangeklagten hat der 37-Jährige von Hildesheim aus junge Islamisten radikalisiert und in Kampfgebiete des IS geschickt. Die 3 Mitangeklagten erhielten Haftstrafen zwischen 4 und 8 Jahren. Ein Bündnis von mehr als 40 Schulen aus dem Kreis Hameln-Pyrmont schlägt Alarm. Die Schulleiterinnen und Schulleiter sagen, dass die Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche deutlich größer sind, als das bislang öffentlich diskutiert wird. Sie befürchten massive negative seelische Folgen und wollen deshalb gegensteuern. Denn das Hauptproblem sei nicht, den verloren gegangenen Stoff nachzuholen, sagt zum Beispiel der Leiter des Hamelner Schiller-Gymnasiums Jungnitz. Es gehe darum, die seelischen Defizite anzugehen, langfristig mit pädagogischen Mitarbeitern. Ein 11-jähriges Mädchen aus dem Kreis Nienburg hat auf einem besonderen Weg neue Brieffreunde in der Corona-Zeit gesucht. Dafür hat sie eine Flaschenpost in die Weser geworfen. Die schaffte es im ersten Anlauf allerdings nicht so weit. Die Flasche fiel bei Hoja, der Wasserschutzpolizei, in die Hände. Die Verfasserin wohnt in Bücken, also nur ein paar Kilometer entfernt. Deshalb haben die Beamten die Flasche wieder verschlossen und sie in die Weser zurückgeworfen. Aber das Mädchen und seine Mutter sind jetzt eingeladen, die Dienststelle in Hoja zu besichtigen, sobald das Corona-bedingt wieder möglich ist. Und wir schauen aufs Wetter. Die Sonne scheint heute überall bei 22 Grad maximal. Wir in Niedersachsen aus dem Studio Hannover hören Sie wieder um 14.30 Uhr. NDR 1 Niedersachsen mit Michael Türnau. Und dem schönen Beruf verraten mit Chance. Wir haben inzwischen unsere Telefonleitung geschlossen und Sie können in ein paar Minütchen dabei sein, wenn ein Mitspieler ein iPhone 12 gewinnt. Live bei uns im Radio. NDR 1 Niedersachsen. Die Musik meines Lebens. NDR 1 Niedersachsen, die Musik meines Lebens, 1988. But then you came my way. Wir in Niedersachsen haben heute kräftig gerätselt. Von A wie Autoschrauber bis Z wie Psychologin. Berufe raten mit Chance. Über 13.000 Hörerinnen und Hörer haben heute mitgespielt. Einer davon ist Christian Hake aus Schallhorst. Guten Tag, Herr Hake. Guten Tag, Herr Thürnau. Hallo. Sie haben ja einen tollen Beruf. Tierarzt sind Sie. Richtig, genau. Verraten Sie uns über Ihren Beruf ein bisschen was. Was für Tiere sind da speziell bei Ihnen oder behandeln Sie einfach alles, was Ihnen auf den Tisch kommt? Also unsere Praxis behandelt grundsätzlich alles, Großtiere, Kleintiere. Und ich bin vermehrt im Großtierbereich. Rinder, Pferde, Schweine und so weiter. Traumberuf oder nicht Traumberuf? Traumberuf. Traumberuf. Kommen wir zu einem Beruf, also der für viele sehr spannend wirkt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man Traumberuf sagen kann. Was haben wir denn heute gesucht? Wir haben gesucht den Kampfmittelbeseitiger, den Kampfmittelräumer. Ja, wir waren da sehr großzügig heute. Kampfmittelbeseitiger, Räumer, Munitionsberger, all das wäre richtig gewesen. Sie haben recht. Oh, super. Wäre das was für Sie? Toll. Oder ist das zu aufregend? Nein, eher nicht, glaube ich, tatsächlich. Ja. Weil ich hab nicht wirklich einen ruhigen Beruf, aber das wäre da auch nichts für mich, muss ich sagen. In jedem Falle hängt es Leben und Tod davon ab, ne? Sie müssen die Tiere richtig behandeln und da muss man sich selbst und sein eigenes Leben schützen und das von vielen anderen Menschen. Ganz Sie, genau richtig. Gibt es bei Ihnen auch Notdienst bei Ihnen in der, in der Praxis? Ja. Da müssen, ja, komplett immer. Müssen Sie ja immer gut erreichbar sein, ne? Ganz genau richtig. Ja, das stimmt. Ja, und darum, denke ich mal, können Sie sich doppelt freuen, denn das nicht nur, dass Sie gewonnen haben, sondern Sie haben auch noch was Richtiges gewonnen. Ein Smartphone der Kultmarke Apple, ein iPhone 12 im Wert von 750 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen, vielen Dank. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Das passt perfekt. Alles klar. Danke, dass Sie mitgespielt haben. Wir wollen noch ganz kurz das Gerät, das Geräusch auflösen, das wir da gehabt haben. Es war ja ein Teil des Rätsels, dieses Geräusch hier. Und das war die Metalldetektorsonde, die herausfindet, ob da irgendwo eine Bombe oder was Explosives versteckt ist. Genau. Ja, dann grüßen Sie mal alle Ihre Tiere schön und bleiben Sie so nett, wie Sie am Telefon waren, ja? Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an das Team. Hat Spaß gemacht, mitzumachen. Gut, Sie dürfen wieder mitmachen. Wir suchen ja morgen einen neuen Beruf mit Chance. Tschüss. Tschüss. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn.

Christian Hake aus Scharnhorst bei Celle, vom Beruf Tierarzt, hat sein iPhone 12 gewonnen. Wir gratulieren noch einmal ganz recht herzlich. Schorze soll uns jetzt noch mal den Mann vorstellen, der diesen wirklich schwierigen und gefährlichen Beruf da heute vorgestellt hat. Genau richtig. Wir haben gesucht den Kampfmittelberger. Das ist Rainer Ebert und er arbeitet bei Schollenberger in Celle. Moin, Rainer. Moin, Schorze. Danke, dass du uns heute durchs Berufsraten geführt hast. Dafür nicht. Kampfmittelberger, alter Falter, du. Wie kommt man darauf, das zu machen? Das hat sich so ergeben durch meine Dienstzeit bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr habe ich Munition gesucht und hier suche ich sie weiter. Wie viel Schiss hat man da eigentlich? Besser keine. Respekt, den darf man niemals verlieren bei diesem Job. Die Munition ist und bleibt gefährlich und wird immer gefährlicher. Denn Zeit geht ins Land. Von wann sind die Sachen, die hier liegen? Die Munition, die wir finden, sind hauptsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg, auch aus dem Ersten Weltkrieg, aber auch neuzeitliche Munition, wenn wir für die Bundeswehr räumen. Die Sachen werden immer älter. Bedeutet das, dass auf jeden Fall Sachen, die nicht gefunden werden, detonieren? Nein, das kann man so nicht sagen. Aber ein Teil der Munition ist natürlich so gefährlich, dass sie selbst detonieren kann. Du bist verheiratet, hast Kinder. Was sagt deine Familie dazu? Diesen Beruf hatte ich, bevor ich eine Familie gegründet hatte, und ist damit aufgewachsen. Für die ist das ganz normal. Papa kommt irgendwann nach Hause und da gehen die auch von aus, dass das auch in den nächsten Jahren noch so klappt. Toi, toi, toi, gibt es sehr wenige Unfälle in der Kampfmittelbergung, weil die Sicherheit sehr groß geschrieben wird. Ein spannender Beruf. Wir wünschen dir allzeit alles Gute, lieber Rainer. Danke. Der heute gesuchte Beruf ist der Kampfmittelberger. Chance, vielen Dank. Nächste Runde Berufe raten, morgen in Hellwach. Und da raten wir in Niedersachsen natürlich wieder kräftig mit. Virgil Caine is my name and I drove on the Dandel train till so much cavalry came and tore up the tracks again. We were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. One day she said to me, Virgil, quick, come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. Father before me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feet. keine ungewöhnliche Geschichte. Ein Mann sucht seit 3 Wochen sein Auto in Osnabrück und kann es nicht finden. Unser Thema in der nächsten Stunde, vorweg um 14 Uhr, aktuell. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna, immer schon vor den Nachrichten. NDR 1 Niedersachsen. Verkehrsservice. Hallo Autofahrer, Vorsicht A2 Berlin nach Hannover. Zwischen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Flughafen ein neuer Unfall. Unfallstelle nicht abgesichert. A7 Hamburg nach Hannover. Zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und Großburg-Wedel Holzteile. A28 leer nach Bremen. Dort zwischen Neunkruge und Oldenburg-Eversten. 4 Kilometer stockender Verkehr. In Göttingen B27 B3 wie in der Landstraße gesperrt zwischen Nikolausberger Weg und Güterbahnhofstraße wegen eines Wasserrohrbruchs beidseitig. Und in Cuxhaven, Geestland und Langen können Sie bis 16 Uhr die Polizei nicht über die Amtsleitung erreichen. Wählen Sie im Bedarf bitte 110 oder 112. Es ist 14 Uhr. NDR 1 Niedersachsen. Aktuell. Mit Patrick Bolduan die Schlagzeilen. Gericht in Celle verurteilt Islamistenführer Abu Wallah zu mehrjähriger Haftstrafe. Hamburger Zoll meldet Rekord-Kokainfund. Marinefliegern im Kreis Cuxhaven fehlen einsatzfähige Aufklärflugzeuge. Das Wetter verbreitet heiter und sonnig bis 22 Grad. Celle. Der mutmaßliche IS-Deutschland-Chef muss für 10,5 Jahre ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Celle verurteilte Abu Wallah wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrorgruppe Islamischer Staat. Ahmad A., besser bekannt als Abu Wallah, war der Vertreter der Terrororganisation IS in Deutschland und galt als führende Autorität. Zu diesem Schluss sind die Richter in Celle gekommen. Der Prediger habe Anhänger dazu animiert, sich dem IS anzuschließen und nach Syrien auszureisen oder Anschläge in Deutschland zu verüben. Das habe er nicht in seinen Predigten im deutschsprachigen Islamkreis in Hildesheim getan, sondern am Rande, in kleineren Kreisen, so der Vorsitzende Richter Rosenow. 3 Mitangeklagte Abu Wallahs wurden zu 8, 6,5 und 4 Jahren Haft verurteilt. Die Männer kannten sich und haben in Einzelfällen auch zusammengearbeitet, so Rosenow. Allerdings, ein organisiertes IS-Netzwerk bildeten die Angeklagten nach Ansicht des Gerichts nicht. Der Prozess sei mit seinen 245 Verhandlungstagen und hohen Sicherheitsvorkehrungen sehr komplex und besonders gewesen, sagte Richter Rosenow. Zudem seien im Laufe der Zeit immer neue Erkenntnisse und immer mehr Zeugen hinzugekommen. Mehr als 120 Zeugen wurden während der Verhandlungen angehört, unter ihnen IS-Rückkehrer und Ermittler. Aus Celle Torben Hildebrandt. Berlin. Bundesgesundheitsminister Spahn muss sich zur Stunde den Fragen der Bundestagsabgeordneten zur Corona-Lage stellen. Der CDU-Politiker steht wegen verschobener Schnelltests und wegen des schleppenden Impfstarts in der Kritik. Im Bundestag räumte Spahn ein, dass die Selbsttests für jedermann zu Hause erst nach und nach verfügbar sein werden. Gleichzeitig sieht er in ihnen aber ein Mittel, um ein Stück Normalität zurückzugewinnen. Die deutschen Behörden haben heute 3 Corona-Selbsttests zugelassen. Hamburg. Der Zoll meldet den europaweit bislang größten Kokainfund. Im Hamburger Hafen seien am Mitte des Monats 16 Tonnen des Rauschgifts in Containern aus Paraguay entdeckt worden. Durch Hinweise der deutschen Ermittler wurden 1,5 Wochen später in Belgien weitere 7 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Der Straßenverkaufswert der Drogen lag demnach bei mehreren Milliarden Euro. In den Niederlanden sei ein 28-jähriger Mann festgenommen worden, der für die Einfuhr verantwortlich sein soll. Nordholz. Die deutschen Marineflieger im Kreis Cuxhaven plagen weiter Materialsorgen. Wie ein Sprecher dem NDR bestätigte, ist von den 8 im stationierten Seefernaufklärern derzeit nur eine Maschine einsatzbereit. Alle anderen Maschinen sind in den Werkstätten, entweder in Nordholz oder sie werden bei zivilen Industriepartnern instand gesetzt. Wie viele der 8 Aufklärungsflugzeuge überhaupt wieder für die deutsche Marine starten können, das ist Stand heute noch unklar. Bereits im vergangenen Sommer hatte das Verteidigungsministerium die Modernisierung der P3C Orion gestoppt, weil die Kosten dafür aus dem Ruder gelaufen waren. Schon damals war klar, in Nordholz muss schnell Ersatz für die Seefernaufklärer her, denn die Bundeswehr will die bei internationalen Einsätzen sehr gefragten Fähigkeiten der deutschen Marineflieger unbedingt erhalten. Gesucht wird eine Übergangslösung, weil voraussichtlich nicht vor 2035 ein lange geplantes deutsch-französisches Gemeinschaftsflugzeug fertig wird. Wenn in diesem Jahr 4 der alten Flieger in Nordholz ausgemustert werden, dann halbiert sich die Einsatzbereitschaft. Und zwar selbst, wenn jetzt Schnellmaschinen wieder startklar sind. Aus Nordholz, Jörn Pietschke. Lüneburg. Die niedersächsischen Landesforsten erneuern pünktlich zur Waldbrandsaison das automatisierte Früherkennungssystem. Nach Angaben eines Sprechers sollen ein neuer Server und Rechner dafür sorgen, dass die übertragenen Bilder schneller ausgewertet werden. Ziel der neuen Technik sei es, Waldbrände so früh wie möglich zu lokalisieren und erfolgreich zu bekämpfen. Das überwachte Gebiet erstreckt sich auf die 6 Landkreise Lüneburg, Heidekreis, Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Celle und Gifhorn. Die Zeit, es ist 14.05 Uhr. Das war aktuell Redaktion Sven Olaf Klemm. Das Wetter bei uns in Niedersachsen: in Freden an der Leine, am Dorfladen sonnige 17 Grad und in Geversdorf im Land Hadeln am Hafen bewölkt 17 Grad. Heute Nachmittag viel Sonnenschein, zur Nordsee und Elbe hin vereinzelt ein paar Wölkchen. Es bleibt aber trocken bei milden Temperaturen von 19 Grad in Alfhausen im Kreis Osnabrück und bis 22 Grad in Nienburg an der Weser. Im Oberharz 15 Grad. Morgen auch heiter im Tagesverlauf, dann aber doch ein paar Wolken, die zum Abend her ab und zu ein bisschen Regen bringen können. Temperaturen 11 bis 20 Grad. Freitag ein Wechsel aus dichten Wolken, längeren freundlichen Momenten bei 7 bis 12 Grad. NDR 1 Niedersachsen mit Michael Türnau. Wir starten Richtung Nachmittag, Richtung Feierabend. Musik jetzt in der nächsten halben Stunde, unter anderem mit Sandra, mit Johannes Oerding und gleich mit Michael Jackson. NDR 1 Niedersachsen, die Musik meines Lebens. Shh. meines Lebens bei NDR 1 Niedersachsen. Aus den Augen verloren, denn diese Zeit rennt vor uns weg. Die letzte Hoffnung gestorben, aus dem für immer Wort Ex. Der falsche Job, keine Luft, die ersten Songs will keiner hören. Ein blaues Auge im Suff, die großen Ziele waren so weit, weit entfernt. Das alles tat weh und nichts war okay. Manchmal gibt es Risse, Steche und Schnitte, doch Gras wächst schneller als man denkt. Unsere Narben sind ein Leben lang zu sehen, doch irgendwann tut's nicht mehr weh. Dann ist es wieder okay, schon wieder okay. Die Gewitter folgen uns niemals für ewig, und immer regnen kann es eh nicht. Dann ist es wieder okay, schon wieder okay, alles okay. Diese Welt spielt verrückt, die Schlagzeilen nur voller Hass. Zu viele Schritte zurück, Sprung übern Schatten verpasst. Und manchmal glaube ich echt, wir haben das Leben verlernt. Warum schauen wir nur weg und haben uns wieder mal so weit, weit entfernt? Das alles tut weh und nichts ist okay. Manchmal gibt es Risse, Stiche und Schnitte, doch Glas wächst schneller als man denkt. Oh, unsere Narben sind ein Leben lang zu sehen, doch irgendwann tut's nicht mehr weh. Dann ist es wieder okay, schon wieder okay. Für ewig. Und immer regnen kann es eh nicht. Dann ist es wieder okay, schon wieder okay. Alles okay. Und dieser Dreck auf meiner Haut ist mir endlich so fern. Sind ein Leben lang zu sehen, doch irgendwann tut's nicht mehr weh. Dann ist es wieder okay, schon wieder okay. Musik mit Johannes Oerding, Musik meines Lebens hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich persönlich bin ein schusseliger Mensch. Es gibt Sachen, die ich durchaus mal für eine Zeit verliere, bevor ich sie wiederfinde. Irgendwo verlege, Autoschlüssel zum Beispiel, das kommt häufiger mal vor. Aber das, was dem Mann da passiert ist, über den wir jetzt reden möchten, das ist mir auch noch nicht passiert. Während andere den Schlüssel zum Auto verlieren, hat er das Auto zum Schlüssel verloren. Ein 62-jähriger Mann aus der Grafschaft Bentheim hatte seinen Wagen ganz normal geparkt in der Osnabrücker Innenstadt, aber er weiß jetzt nicht mehr genau wo. Job Wüsten, seit wann vermisst der Mann sein Auto? Er hatte einen Termin direkt in der Innenstadt, war etwas spät dran und hatte sich in der Eile das Parkhaus nicht gemerkt. Blöderweise war die Schranke auch noch offen und der Parkautomat außer Funktion. Ein Ticket hatte er also nicht. Als er dann wieder nach Hause wollte, suchte er den Wagen stundenlang vergebens. Am Ende nahm er den Zug zurück. Gemeinsame Suchaktionen in den vergangenen 3 Wochen mit seiner Familie blieben bisher ebenfalls erfolglos. Ja, das klingt wie ein schlechter Scherz, aber es ist für ihn bittere Realität. Was kann der Mann jetzt noch machen? Also in Osnabrück gibt es allein im Zentrum rund 15 Parkhäuser mit unterschiedlichen Betreibern. Der größte sind die Stadtwerke. Die Mitarbeiter halten natürlich die Augen offen, versicherte mir ein Sprecher. Auf Videomaterial der Überwachungskameras können sie übrigens nicht mehr zurückgreifen. Die Bilder werden schon nach einem Tag gelöscht. das mal vergessen wird, wo ein Auto geparkt wurde, das käme auch schon mal vor. Allerdings werde es meist nach spätestens 1 bis 2 Tagen wiedergefunden. 3 Wochen sind also wirklich ungewöhnlich. Aber jetzt haben sich schon einige Freiwillige gemeldet, die sich an der Suche beteiligen wollen. Ja, vielen Dank, Job. Falls Sie einen schwarzen Renault Scenic mit Nordhorner Kennzeichen sehen, in einem Osnabrücker Parkhaus, bitte beim Pförtner melden. Es könnte das meistgesuchte Auto sein im ganzen Großraum Osnabrück und in der Grafschaft Bentheim. Silly with a star shoot, shimmy, shuffle down.